Tür und Tor offen ließ, sollte den Wortbruch Schuschniks legalisieren. Der ganze Apparat der Vaterländischen Front wurde in Bewegung gesetzt und schon glaubte der Mob seine Stunde gekommen, um unter dem Decknamen Österreich das bolschewistische Chaos heraufzubeschwören. Das Gespenst eines Bürgerkriegs drohte. Im Augenblick furchtbarster Not fand das deutsche Volk Österreichs auf wie ein Mann und jagte seine Verräter und Unterdrücker zum Teufel. In beispielloser Disziplin marschierten die Nationalsozialisten. Seyß Inquart wurde vom Bundespräsidenten Miklas mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Eine dichte Menschenmenge umlagert den Ballhausplatz in Wien freudig auf der Seite der nationalsozialistischen Kämpfer. Überall stürmischer Jubel, der die deutschen Truppen nicht als Eroberer, sondern als Beschützer begrüßt. Erwartet den Führer! der ganzen Welt verkünde ich, dass Adolf Hitler als Führer und Reichskanzler zur Stunde in die Burg der alten Reichshauptstadt, der Hüterin der Krone des Reiches, eingezogen ist.